Konstituenzien dieses Begriffs wie Autonomie, Spontaneität, Kritik werden kassiert. Autonomie, weil das Subjekt, anstatt sich bewusst zu entscheiden, in das je Vorgeordnete sich einfügen muss und will, weil der Geist, der dem traditionellen Kulturbegriff zufolge sich selbst das Gesetz geben soll, in jedem Augenblick seine Ohnmacht gegenüber den überwältigenden Anforderungen dessen, was nun einmal so ist, erfährt. Spontaneität schwindet, weil die Planung des Ganzen der einzelnen Regung vorgeordnet ist, diese prädeterminiert und vielfach zum Schein herabsetzt und jenes Kräftespiel gar nicht mehr duldet, von dem man das freie Ganze erwartet. Kritik schließlich wird ausgehöhlt, weil der kritische Geist in jenem reibungslosen Ablauf, der immer mehr das Modell von Kulturellem abgibt, stört wie Sand in der Maschine. Die Nationalsozialisten, welche diese Entwicklung gewalttätig vorweggenommen und dadurch parodistisch bloßgestellt haben, waren gerade der Kategorie des Kritischen gegenüber, Boten einer kommenden Entwicklung, als die Kritik durch ihre sogenannte Kunstbetrachtung, eigentlich also durch die Information über Tatsächliches, ersetzten, die immer mehr den kritischen Geist verdrängt. Schon trägt eine avantgardistische Schriftenreihe stolz den Untertitel Informationen. Während in manchen von der gesellschaftlich mächtigsten Tendenz isolierten oder entlegenen, freilich durch solche Abspaltung keineswegs nur begünstigten Sektoren, die Rechnung immer noch nicht aufgeht, stimmt sie in der offiziellen Kultur umso genauer. Leibhaftige UNESCO-Dichter schießen ins Kraut, die etwa dafür sich begeistern, dass auch inmitten der unmenschlichsten Situationen das Menschliche blühe und durch eine Humanität, die keine controversial issues anpackt, internationale Leitbilder von Verwaltungsressorts mit ihrem Herzblut auspinseln. Gar nicht zu reden von dem infantilen Unfug, zu dem in den Ostblockstaaten amtliche Stellen, die der Partei, die Künstler terroristisch anhalten. Mir schwant, dass neben der östlichen Spruchbanddenkerei auch bereits eine westliche UNESCO-Philosophie heranreift, und ich wäre nicht erstaunt, wenn sie auf Tagungen und Kongressen als fördernswert approbiert würde und wenn man Projekte zur Ermittlung allgemein verbindlicher, wertbeständiger Werte finanzierte. Willfährige Intellektuelle, welche mit der Lebensbejahung aus Heiratsofferten den kritischen Geist der Intellektuellen verdächtigen, finden sich übergenug. Den offiziellen Humanismus ergänzt das, was immer an Humanem, an Nicht-Offiziellem laut wird, darum der Unmenschlichkeit geziehen wird. En passant möchte ich anmelden, dass das spezifisch deutsche Phänomen des sogenannten Musischen eigentlich in der Problematik der verwalteten Welt zuständig ist. Der massenpsychologisch wirksame Versuch, die von der Verwaltung bedrohte kulturelle Spontaneität durch Organisation und Verwaltung oder, wie es in jenen Kreisen heißt, Erfassung zu retten. Das geschieht dann nach dem Gesetz der Anpassung auf der Linie des geringsten Widerstandes und zwangsläufig wird jene Autonomie mit dem Einverständnis der Subjekte nochmals durchstrichen, um deren Pflege es angeblich solchen Rettungsversuchen geht. Regression ist die sichtbare Folge. Nicht zufällig wird überall in dieser Sphäre der Jargon der Eigentlichkeit gesprochen, für den jüngst Karl Korn in seinem Buch über Sprache in der verwalteten Welt, vor allem in dem Kapitel über den Angeber, so eindringliche Beispiele lieferte. Jene für die verwaltete Welt charakteristische Jargon, in Deutschland heute eine der schlagendsten Manifestationen des heraufkommenden Geistes, ist keineswegs die Verwaltungssprache alten Stils, wie sie heute nur noch in rührend subalternen Aktennotizen herumgeistert.